16 Jahre Widerstand, 16 Jahre Macht und Ehre für Volk und Vaterland. 16 Jahre Macht und Ehre, 16 Jahre Widerstand, 16 Jahre Macht und Ehre für Volk und Vaterland. Deutschlands Feinde durch die Straßen marschieren, gegen uns und unser Volk demonstrieren, unsere alten Werte mit Füßen treten, dann müssen wir ihnen entgegentreten. Macht und Ehre, es kommt unsere Zeit. Macht und Ehre ist zum Kampf bereit. Macht und Ehre, immer vorn dabei. Für Macht und Ehre, die Straße frei. 16 Jahre Macht und Ehre, 16 Jahre Widerstand, 16 Jahre Macht und Ehre für Volk und Vaterland. 16 Jahre Macht und Ehre, 16 Jahre Widerstand, 16 Jahre Macht und Ehre für Volk und Vaterland. Wenn Straßenbanden Deutschland terrorisieren und die Drogendealer kräftig abkassieren, die Roten gegen unsere Heimat hetzen, wird Macht und Ehre sich dem widersetzen. Macht und Ehre, es kommt unsere Zeit. Macht und Ehre, ist zum Kampf bereit. Macht und Ehre, immer vorn dabei. Macht und Ehre, die Straße frei. Unser deutsches Vaterland, für unser Volk und dessen Fortbestand, für ein Reich geprägt durch alte Kultur. Unser Wut ist mächtig, unser Hass ist pur. Volk und Vaterland. 16 Jahre Macht und Ehre für Volk und Vaterland.